Marianne und ich möchten euch noch mal ganz herzlich begrüßen. Und es ist uns ein Anliegen, nicht nur an Domenico Losordo zu erinnern, der ist ja 2018 leider verstorben. Er war insgesamt 4-mal hier im MEZ und hat seine verschiedenen Bücher vorgestellt. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich. Und er war immer einer der großen Themenblöcke, auch unsere Referenten hier, wir haben immer wieder über Fragen Nation, Staat, Kommunismus und so weiter im Zusammenhang mit seinen Büchern, mit seinen Werken diskutiert. Und seine Bücher und Werke sind umfangreich, das mal sozusagen. Insofern haben wir überlegt, wir müssen einfach so eine Art Leitfaden entwickeln, wie man ihn verstehen kann, wie man ihn begreifen kann, weil es sind insgesamt 32 Bücher, von denen 27 auf Deutsch übersetzt worden sind, die er hier in den ganzen Jahren seit 1986 veröffentlicht hat. Ich habe hier mal eine Zusammenstellung gemacht, die könnt ihr euch dann ein Exemplar jeweils nehmen, seiner Bücher, die, ja, es sind noch weitere knapp 200 Texte von ihm in Deutsch übersetzt und das hat damit zu tun, dass seine Frau Deutsche war, die ist leider jetzt auch verstorben, die Erdmutter Brielmeier, und die hat das aus dem Italienischen alles immer übersetzt. Er ist aber in Deutschland, vielleicht hat er in Deutschland die meisten fremdsprachigen Bücher veröffentlicht, aber bekannter ist er natürlich in Italien, Frankreich, Spanien. Und vor allen Dingen in Lateinamerika. Also das kann man gar nicht vergleichen mit der Rezeption seiner Bücher hier. Was in Lateinamerika sind gleich mehrere Verlage, die in Brasilien oder Argentinien und so weiter seine Werke rausgegeben haben. Und die sind in Auflagen von Zehntausenden erschienen. Das heißt also, er ist weltweit ein heute noch geachteter und man kann vielleicht sagen, Sabine weiß das auch, einer der wichtigsten marxistischen Theoretiker, die wir überhaupt haben, ja, die sozusagen zur Gegenwart geschrieben haben, auch wenn er jetzt nicht mehr lebt. Es gibt einige Werke, die sind auch ins Chinesische, Japanische übersetzt worden, also auch dort gibt es Losordo zu lesen. Dieses hier, das, was wir heute hier als im Zentrum haben, was ich hier über das, was ich vorhin berichten will, heißt Freiheit als Privileg, eine Gegengeschichte des Liberalismus. Und er hat immer mir gegenüber gesagt, das ist sein wichtigstes Buch. Weil es ist die Grundlage also des ganzen Denkens, was immer um die Frage ging, was ist eigentlich der Liberalismus und wie hat er sich verändert und wie hat die sozialistische Bewegung auf ihn Einfluss genommen und wie sollte sich die sozialistisch-kommunistische Bewegung heute zum Liberalismus verhalten. Das war sozusagen seine wichtigste Botschaft. Dieses Buch ist in 14 Sprachen übersetzt worden. Vor kurzem ist eine schwedische Fassung noch rausgekommen. Also das ist ein Bestseller und auch in Deutschland, ich glaube, das einzige Buch, was in der zweiten Auflage erschienen ist von ihm. Also ich kann das nur empfehlen. Und die Texte, die wir heute behandeln wollen, sind ja auf unserer Website. Ihr habt das ja gesehen. Die sind unter Position Losordo. Es sind insgesamt 8 Texte, wollen wir heute aber nicht behandeln, alle 8. Vielleicht 3, vielleicht 4, mal sehen, also dass wir so einen kurzen Überblick bekommen, sodass wir auch die Möglichkeit haben, dann zu diskutieren. Und wenn ich hier schon über Domenico spreche, hier sieht man ihn nochmal. Das ist ein sehr schönes Foto, was ungefähr 3-4 Jahre vor seinem Tod aufgenommen wurde, 2015, 2016. Er war zum letzten Mal 2017 hier und danach ist er dann schwer erkrankt. Und dann an einem Hirntumor relativ schnell verstorben. Wir wollen heute beginnen, wie angekündigt, mit dem Thema Liberalismus und Kolonialismus. Ich habe hier keine große PowerPoint-Präsentation vorbereitet, sondern ich rufe dann nur die Überschrift auf, wo wir uns gerade befinden. Also um das mal durchzugehen, das ist hier nochmal die Überschrift des Gesamten, was wir auch im Dezember fortsetzen wollen. Das ist ein Bild und das ist das erste Thema Liberalismus und Kolonialismus. Dann wollen wir übergeben zu dem Thema das Erbe der Herrenvolkdemokratien, was in direktem Zusammenhang mit dem ersten Titel steht. Dann soll noch der deutsche Sonderweg kurz behandelt werden und wenn wir es noch schaffen, dann die weißen Sklaven, Das sind drei Texte, die, wenn man sie nachlesen will, oder vielleicht haben es schon einige gelesen, sind alle auf unserer Website unter Position. Wir wollen also heute beginnen mit dem... Na, komm schon. So, mit diesem Thema. Ja, es ist in der Tat, also wenn man ihn immer wieder gehört hat, wenn er referiert hat zum Thema Liberalismus, und da hat er immer wieder hervorgehoben, gleich am Anfang, dass das so ungefähr seit 1990, 92, also zum zentralen Thema seines Denkens geworden ist, über den Liberalismus, über die Ideologie des Liberalismus, über die politische Theorie, aber vor allen Dingen über die Praxis nachzudenken und zu forschen, wo kommt der eigentlich her und wie hat sich der entwickelt. Und das hat einen ganz praktischen Hintergrund. Er lebte ja in Italien und die Kommunistische Partei Italiens hat sich Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wie alle anderen kommunistischen Parteien mehr oder weniger, Reste sind natürlich überall geblieben, aufgelöst und sich umgewandelt, entweder in sozialdemokratische Parteien oder gerade in liberale Parteien. Und er hatte eben diesen Prozess beobachtet, dass plötzlich der Liberalismus also an die Stelle des Sozialismus trat, anstelle des Marxismus. Also wie von Schuppen, also die Schuppen fielen den Genossinnen und Genossen von den Augen und sie sagten, also das ist eigentlich, das Liberalismus ist eigentlich die Wertegemeinschaft, diese politische Theorie, die Ideologie, die herrschend ist und nicht nur herrschend ist, sondern die auch überzeugend ist und der wir folgen. Und er hat das immer so schön in ein Bonmot gebracht, er sagte also, er kennt sehr viele langjährige Mitglieder der Kommunistischen Partei Italiens, die heute behaupten, dass sie nie Kommunisten waren. Ja, das, ja, und das ist so typisch, aber das hat man ja auch, also in der DDR oder auch im Bundesgebiet, also was aus der DKP geworden ist und so weiter, plötzlich waren sie es nicht mehr und die waren es dann oft als Liberale. Und das ist ja interessant, dass die Linke, ob jetzt die Partei Die Linke oder auch die gesellschaftliche Linke, den Neoliberalismus als wirtschaftspolitische Theorie kritisiert, Privatisierung, Deregulierung und so weiter, aber der Liberalismus, also als politische Theorie, also kaum hinterfragt bzw. gar nicht hinterfragt und ihm folgen, also Parlamentarismus ohne Frage, Gewaltenteilung ohne Frage und so weiter, das ist alles per se, nimmt man das zur Kenntnis und hat sich dort eingebaut in dieses liberalistische Denken. Und das war für ihn unerträglich. Er war ja Hegel-Forscher, nochmal darauf zurückzukommen. Und als Hegel-Forscher, er ist jedenfalls einer derer, die immer wieder hervorgehoben haben, und darauf werden wir ja in späteren Veranstaltungen noch kommen, Hegel war weder liberal noch konservativ. Und das war für ihn, also dieses Antiliberale bei Hegel war für ihn so eine Art Dorn, wo er sagte, also das kann nicht sein, dass er als Hegel-Forscher also mit diesem ganzen Liberalismus mitmarschiert. Naja, und er hat sich dann, später hat er auch von sich immer wieder gesagt, er ist eigentlich jetzt Historiker, nicht mehr Philosoph. Er war aber beides, er ist ja in Urbino, hatte er eine Professur für Philosophie und er war ja auch lange Zeit Präsident der Gesellschaft für Hegel-Marx, dialektisches Denken. Aber er hat sich dann eben sehr stark in die Historie hineinbewegt, in die Gedanken aufgenommen, nachvollzogen, die frühbürgerliche Theoretiker, Historiker entwickelt haben. Das begann schon sehr früh. In bestimmten Wörterbüchern in Italien hat er schon zum Thema Liberalismus, also schon 1988, 89, also die Stichworte geschrieben und auch zum Sklavenhandel und so weiter. Also wer da tiefer forscht, der wird da finden, dass er schon sehr früh seine zentralen Überlegungen entwickelt hat. Ja, ich will beginnen also mit dem ersten Thema, Liberalismus und Kolonialismus, wie es hinten steht. Und er hat dann immer wieder hervorgehoben, dass das erste Land, in dem sich liberales Denken durchsetzte, waren die Niederlande. Also das war nicht nur historisch wichtig, sondern auch ideologisch, theoretisch. Die Niederlande, die in der Utrechter Union 1581 ihre Unabhängigkeit bekommen hatten oder errungen hatten, gerade gegen die Spanier, Die hatten ja ihr goldenes Zeitalter im 17. Jahrhundert und waren eigentlich die erste, neben Portugal und Spanien, führende Seemacht, die in der Lage war, also einen internationalen, globalisierten Handel zu betreiben. Und dieser Handel, der hat sich dann relativ bald auch auf Sklaven ausgedehnt. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, und das war für mich auch neu, Hugo Grotius, einer der ersten bürgerlichen, liberalen Theoretiker, die auch heute noch zitiert werden, das sind alles wohlklingende Namen, also auf die wir noch kommen, Locke, Burke, Montesquieu und so weiter, die alle eine große Bedeutung haben im liberalen Denken. Es gibt jetzt gerade über die Aktualität des liberalen Denkens ein kleines Buch bei Suhrkamp, und da wird der Grotius eben als einer der ersten genannt, also die sozusagen das merkantile Denken gegen die feudale Ordnung also hervorgehoben haben. Aber der Grotius, und das ist ja das, was ihn interessiert hat, war natürlich auch ein Theoretiker des Sklavenhandels oder der Sklaverei. Und hier kommt zum ersten Mal etwas zum Tragen, wo man fragen muss, wie kommt eigentlich die Sklaverei in die westliche Welt, in die liberale Welt? Weil man sie kannte ja bis dahin, die sogenannte alte Sklaverei, nur aus dem Altertum. Und die setzte sich ja vor allen Dingen, also die Sklaven setzten sich aus Gefangenen, aus Kriegsgefangenen zusammen. Und hier ist der Grotius, der eine Brücke baut, der sagt also, er bietet eine Grundlage als Rechtfertigung der Kolonialkriege, die dann dazu führen, dass man Sklaven gefangen nimmt, beziehungsweise Krieger gefangen nimmt, die auf der anderen Seite der Kolonialkriege eben unterliegen, den Weißen. Und er rechtfertigt das dann so, dass gegen Völker, die gegen Gott gerichtete Verbrechen begehen und die elementarsten Normen des Naturrechts verletzen, also hier schon das Naturrecht als einer der Grundlagen, sich somit als Barbaren bzw. als wilde Tiere eher dem Menschen erweisen. Gegen solche ist Krieg unabhängig von staatlichen Grenzen, also ich zitiere Lusodo, und geografischen Entfernungen natürlich, ja, der gerechteste Krieg ist der, welcher gegen wilde Tiere geführt wird, und dann jener, der gegen Menschen geführt wird, die wilden Tieren ähneln. Das ist also die historisch-religiöse Begründung für die Tatsache, dass man Sklaven nehmen konnte. Und einer der Gründe, die Grotius angeführt hat, ist, dass sie nicht den Herrscher nicht gewürdigt haben, also die Wilden. Und deswegen, weil der Herrscher von Gott eingesetzt wurde, also der niederländische König, und die eben dann ein Verbrechen begangen haben gegen die natürliche göttliche Ordnung. Und deswegen gab es die Möglichkeit, also diese Leute gefangen zu nehmen. Also es war nicht nur so einfach so, dass man also einen Sklavenhändler beauftragte, so und so viele Sklaven da einzusammeln, sondern es war immer, der Hintergrund war immer, also die Kriegführung der weißen Gesellschaften, der weißen Armeen gegen die Wilden, die man eben als Tiere bezeichnete. Und das war dann auch die Sünde des Götzendienstes, also alle anderen, die nicht Christen waren, waren Anhänger eines Götzendienstes oder waren Leute, die das betrieben. Und so wurde auch der Krieg gegen die Indianer gerechtfertigt. Das ist also ziemlich wichtig, weil diese Figur Grotius, das habe ich auch erst aus diesem Buch gelernt, Grotius ganz offensichtlich derjenige war, der also die ersten ideologischen Theoreme entwickelt hat, mit denen letztendlich bis zur Ausrottung der Indianer, aber auch eben der Maoris in Neuseeland oder Aborigines in Australien und so weiter immer wieder vorgegangen wurde, dass man sagte, das sind Menschen, die den wilden Tieren eher ähneln als unsersgleichen, und daher gibt es die Rechtfertigung, die auch nicht an Gott glauben und die nicht, die also irgendwelche Heiden sind und irgendwelche Götzen anbeten, und da gibt es also die Rechtfertigung, die gefangen zu nehmen und sie zu Sklaven zu machen. Ja, und heute sieht man ja die Niederlande immer als das Land der liberalen Gesellschaft an. Also wenn man fragt heute so auf der Straße, was Liberalismus, also welche Länder sind am liberalsten, da wird man sicherlich dazu kommen, dass man sagt, vielleicht Dänemark oder Schweden oder Belgien noch oder vor allem die Niederlande. Also fallen einem da ein, dass man sagt, also die Niederlande sind eigentlich ein sehr liberales Land. Aber dieses liberale Land hat sich nie zu diesem Verbrechen, was sie ja sozusagen als erste begonnen hatten, bekannt. Es ist lediglich, wer das gelesen hat, hier, was ich da aufgeschrieben habe, so gewesen, dass Mark Rutte, der frühere Ministerpräsident, hat eine kurze Erklärung auf Englisch und in den Sprachen der einzigen Kolonien abgegeben. Die hat aber nur 20 Minuten gedauert und die wurde auch nicht im Parlament verlesen, sondern in der Nationalbibliothek. Das heißt, also das war es dann. Also das war in dem Zusammenhang mit der Diskussion über die Sklaverei, also die Rechtfertigung bzw. die Entschuldigung für das, was da passiert ist. Wem das schon aufgefallen ist, was die Niederlande eigentlich für ein Land sind, das war Karl Marx. Er schrieb ja bekanntlich im Kapital im Abschnitt die sogenannte ursprüngliche Akkumulation in drastischen Worten über die Praktiken des holländischen Kolonialismus. Ich zitiere das hier mal, die Geschichte der holländischen Kolonialwirtschaft und Holland war die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts. Entrollt ein unübertreffliches Gemälde von Verrat, Bestechung, Meuchelmord und Niedertracht. Wo sie die Füße hinsetzten, folgte Verödung und Entvölkerung. Banjuwagi, eine Provinz von Java, zählte 1750 über 80.000 Einwohner, 1811 nur noch 8.000. Das ist der Dus Commerce. Also das ist eine berühmte Stelle aus dem Kapital, ursprüngliche Akkumulation. Also dem Marx ist das nicht entgangen. Also was, er hatte verwandtschaftliche Beziehungen ja, zu Philips in den Niederlanden. Also was das eigentlich für ein Land war. Ja, ich will es schnell machen, dass wir auch dann noch diskutieren können. Die holländische Entwicklung des Sklavenhandels und die ideologische Begründung war nur der Prolog, wie Losotho schrieb, zu den folgenden liberalen Revolutionen. Also zum Utrechter Frieden, auf den Utrechter Frieden folgte dann die englische Glorious Revolution 1689 und die amerikanische als Ergebnis des Unabhängigkeitskrieges von 1775 bis 1783. Und hier sah es nicht viel anders aus. Die Engländer haben ja viel von den Niederländern gelernt. Wilhelm III. War ja einer von Oranien, der aus Holland kommt, in England landet und dort König wird. Und sogleich beginnt also der Handel mit Sklaven im neuen Land, also in Großbritannien, in England damals. Und der Losotho schreibt hier, einer der ersten Akte internationaler Politik des liberalen Englands, der aus der glorreichen Revolution von 1688-89 hervorgeht, besteht darin, mit dem Frieden von Utrecht, Spanien, das Monopol auf den Handel mit Schwarzen zu entziehen. Also das war sozusagen der Wechsel. Die Briten übernahmen das. Und John Locke, auch einer von denen, also neben Grotius, Locke, Montesquieu und Burke und anderen und Tocqueville, also die größten der liberalen Ideenwelt, gehört sicherlich John Locke dazu, der große englische Philosoph, einer der Urväter des Liberalismus, rechtfertigt den Sklavenhandel und hat selbst von ihm profitiert. Also John Locke hatte viel Geld investiert in den Sklavenhandel und wurde auch reich dadurch. Er hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern hat auch ganz gut verdient an dem, was er dort in die Sklaven investiert hat. Und Losotho zitiert ihn mit der Aussage in Carolina, das ist also noch ein ehemaliger Staat in heutigen USA, es sind jetzt inzwischen South Carolina und North Carolina. Locke sagte dort, soll jeder freie Mann absolute Macht und Autorität über seine Negersklaven ausüben, welche Religion und Meinung auch immer diese vertreten. Und Losotho sagt hier, im Übrigen besteht Locke nicht nur auf der positiven Funktion, die Sklaverei in den Kolonien auf die wirtschaftliche Entwicklung ausübte. Sie war eine große Hilfe für die gesamte amerikanische Besiedlung, sondern er investiert auch selbst im Sklavenhandel. Und das war auch sehr wichtig, insbesondere für die nordamerikanischen Kolonien, also die Sklaven landeten weniger in England selbst, das waren nur 600.000, 700.000, die vor allem in den großen Häusern, also als Bedienungspersonal, als Sklaven dort gehalten worden sind, aber nicht direkt in der Produktion eingesetzt, aber in die Produktion eingesetzt werden sie auf den Plantagen bekanntermaßen in den USA, also in späteren USA, in den neuenglischen Kolonien. Und die ersetzen die Indianer, die sich als zu wenig robust für die harte Arbeit erweisen. Und Marx beschreibt auch diesen Zusammenhang. Die Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnet die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära, diese idyllischen Prozesse und Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Naja, und das gibt natürlich auch in England eine Diskussion. Ihr habt das sicherlich mitbekommen in den letzten Jahren, ist also über den Kaufmann in Bristol, Edward Colston, gab es Auseinandersetzungen, weil er hat viel für die Stadt getan und gespendet, aber er war ein ganz großer Sklavenhändler. Und dort haben im Zusammenhang mit der Bewegung Black Lives Matter, also die englische Bewegung, Vertreter der englischen Bewegung von Black Lives Matter, die Statue in Bristol ins Hafenbecken geworfen. Und dann wurde das ein bisschen bekannt, dass, was das eigentlich für Leute waren, die Bristol finanziert haben, aufgebaut haben und so weiter, die also sehr viel Geld verdient haben durch den Sklavenhandel. Mit der Entstehung der Vereinigten Staaten verlagert sich der Schwerpunkt der Sklaverei auf den amerikanischen Kontinent. Während das britische Empire in seiner Gesamtheit vor allem Iren und Schwarze überrennt, sind Indianer und Schwarze die wichtigsten Opfer des territorialen und kommerziellen Expansionismus, zuerst der englischen Kolonien in Amerika und dann der Vereinigten Staaten. Lesotho hat das ja nicht alles erfunden oder hat auch nicht in Archiven gesucht. Er beruft sich hier vor allen Dingen auf neuere Werke kritischer Historiker aus den USA und Großbritannien, die hier weniger bekannt sind, David Davis oder John Colquhoun, John Williamson und Edward Morgan. Er hat übrigens auch viel dafür getan, dass diese Werke teilweise ins Italienische übersetzt wurden, teilweise ins Französische, dass die also auch bekannt wurden. Also er hat nicht nur profitiert von diesen Historikern, sondern er hat also auch dafür gesorgt, dass die eingeladen werden und dass deren Werke also auch in anderen Sprachen erscheinen können. Das Interessante, dass der Krieg der 13 nordamerikanischen Kolonien gegen die britische Kolonialmacht, bekanntermaßen von 1775 bis 1776 und die daraus folgende Unabhängigkeitserklärung der Konföderation der Vereinigten Staaten von Amerika, zwar den weißen Siedlern die Freiheit bringen, nicht aber den Negersklaven und schon gar nicht den verfolgten Ureinwohnern des Kontinents. Und die auf Sklaverei beruhende Plantagenwirtschaft bleibt für lange Zeit die wichtigste Grundlage der US-Wirtschaft. Und die Sklaven bildeten das nach dem Boden beachtlichste Vermögen des Landes. Also 1860, das ist wenige Jahre vor der Sklavenbefreiung, vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, betrug ihr Wert das Dreifache des Aktienkapitals der Manufaktur- und Bahnindustrie. Es war also nicht eine Kleinigkeit, was die Sklaven dort als Wert, wenn man das mal so nennen kann, als Menschen als Wert darstellten, sondern die im Süden angebaute Baumwolle war lange Zeit die wichtigste Exportware der Vereinigten Staaten und half entscheidend mit, die Importe und die industrielle Entwicklung des Landes zu finanzieren. Und das ging natürlich nur durch die Sklaven. Und interessant ist, ich glaube, ich habe es hier auch noch irgendwo aufgeschrieben, die Zahl der Sklaven ist fortlaufend gewachsen. Also sie waren 18. Jahrhundert betrug sie noch 800.000 und stieg dann kurz vor der Sklavenbefreiung auf 6 Millionen. Und für die Südstaaten, die ja bekanntlich also die Konföderierten verloren haben und damit also akzeptieren mussten, dass die Sklaven frei wurden, war das ein gigantischer Kapitalverlust. Ja, man kann also davon ausgehen, dass für viele Plantagenbesitzer nur noch ein Zehntel ihres Vermögens übrig blieb nach der Befreiung der Sklaven. Deswegen also dieser erbitterte Widerstand, der ja im amerikanischen Bürgerkrieg von beiden Seiten mit einer unheimlichen Härte geführt wurde. Und heute ist ja noch bekannt, dass in diesem Bürgerkrieg insgesamt mehr Amerikaner gestorben sind als in allen weiteren Kriegen. Also im Ersten, Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg, Koreakrieg. Also die Gesamtzahl der im Bürgerkrieg gestorbenen ist weit höher als alle die später dann als Amerikaner irgendwo auf den Schlachtfeldern geblieben sind. Übrigens, die Amerikaner praktizierten dann auch sehr intensiv im 19. Jahrhundert, am Anfang des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Chattel-Sklaverei. Chattel ist so ein Wort, das ungefähr heißt wie, ja, Mobiliar ist eigentlich das richtige, die richtige Übersetzung, was man so mitnimmt, wenn man umzieht oder was man so an Haushaltsgegenständen hat. Also das hat man so Chattel-Sklaverei genannt. Und die bedeutete, dass man Familien auftrennen konnte. Man hat also oft nicht Familien verkauft, Sklavenfamilien, sondern man hat die Frau dorthin verkauft, den Mann dorthin und die Kinder dorthin. Also noch im 19. Jahrhundert. Das bedeutet, dass die sich nie wieder gesehen haben. Ja, das war die Chattel-Sklaverei. Und wenn man das mal sich vorstellt, Jefferson, der ja heute noch in den USA einer der ganz großen Väter der Union sind oder dargestellt werden oder gepriesen werden, er hatte damals gesagt, die Vereinigten Staaten sind ein Reich der Freiheit, gegründet auf die Verfassung, die sie selbst Regierung garantiere. Jefferson war selbst ein Sklavenhalter, der die Macht über Sklaven brutal ausgeübt hat und nach Bedarf die einzelnen Mitglieder einer Familie aus seinem Eigentum als getrennte Stücke oder Waren verkauft hat. Ja, also Jefferson, der heute, wer würde gegen Jefferson was sagen? Und so kommt dann Lusoro zum Ergebnis, die USA sind das erste geschichtliche Beispiel eines Rassenstaates. Und das ist jetzt so eine Art Resümee von ihm, was ich hier wiedergeben möchte. Die Sklaverei dauert nicht trotz des Erfolgs der drei liberalen Revolutionen fort, also die drei, die holländische, die englische und die amerikanische, sondern im Gegenteil, sie erfährt ihre größte Entfaltung im Gefolge dieses Erfolgs. Und er zitiert hier Robin Blackburn, einer der, die das erforscht haben, auch ein Schwarzer. Die Zahl der Sklaven auf dem amerikanischen Kontinent betrug etwa 330.000 im Jahr 1700, fast 3 Millionen 1800. Und das hatte ich ja schon kurz erwähnt, um schließlich ihren Höchststand von über 6 Millionen in den 15 Jahren des 19. Jahrhunderts zu erreichen. Und Großbritannien besitzt Mitte des 18. Jahrhunderts die Zahl von 878.000 Sklaven. Ja, und in Ländern, jetzt wieder Lusoro, wie Frankreich und England, bereitet der Sieg der liberalen und demokratischen Ordnung dem kolonialen Expansionismus keineswegs ein Ende, sondern gab ihm weiteren Impuls. Die Entstehung der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Demokratie schließlich führte zu einer Intensivierung der Kriege gegen die Indianer, die jetzt mehr denn je der Enteignung, Deportation und Dezimierung unterworfen waren. Ähnlich ging in Australien und Neuseeland das Erringen von Selbstverwaltung als wesentliches Element der Demokratie Hand in Hand mit den Ausrottungskriegen der Eingeborenen. Das ist insofern wichtig zu verstehen, dass die USA auch heute noch, und übrigens gibt es da auch Stellen bei Marx und bei Engels, die Lusoro da auch vorsichtig kritisiert hat, die sagen, also da hat die bürgerliche Ordnung ja schon ein hohes Maß an Demokratie entwickelt, an Selbstverwaltung, also die Engels insbesondere, aber auch Marx waren also sehr angetan von der Fähigkeit der USA, der amerikanischen Bevölkerung, sich selbst zu verwalten, also eigene Gerichtsbarkeit zu entwickeln und so weiter. Das gab es in Preußen alles gar nicht. Oder auch in England war es noch unterentwickelt. In den USA war die Fähigkeit, also der Weißen, sich zu emanzipieren und sich zu entwickeln, also sehr weit. Aber das war eben eine Herrenvolkdemokratie, die zählte nur für wenige hunderttausend, wenn vielleicht für ein paar Millionen, also die eben die ökonomische Macht über die Sklaven hatten. Übrigens, Hannah Arendt ist auch, also heute noch, oder beziehungsweise in ihren Büchern wird das immer noch beschrieben als die glückliche Revolution, also die US-Revolution. Die französische sei eine blutige, fehlgeschlagene, eine vernichtende Revolution gewesen, aber die amerikanische war ein wirklicher Schritt, also der Menschheit nach vorne. Und dann kommt irgendwo auch in diesen Totalitarismus-Büchern bei ihr, also naja, es war nicht für alle, aber es gab dann doch Zugeständnisse, dass es langsam mehr wurden und so weiter. Diese Form der Demokratie, also die Herrenvolkdemokratie, war auch deshalb möglich, weil die Arbeiterklasse größtenteils ausgegliedert war, nämlich die Arbeitenden waren die Schwarzen. Vielleicht auch noch die Indianer teilweise, aber auch vor allem die Schwarzen, die machten die Arbeit, sodass die herrschende weiße Oberschicht sich also schöneren und besseren Dingen hingeben konnte und untereinander also ein demokratisches System entwickeln konnte, weil ja die Klassengegensätze in den USA also bei weitem nicht so stark ausgeprägt war wie in Europa. Wenn man sich vorstellt, schon in der Französischen Revolution, aber 1830, vor allem 1848, gab es ja schwere Auseinandersetzungen schon mit dem entstehenden Proletariat, aber das hat es ja in den USA nicht gegeben, sondern das Proletariat konnte auswandern in den Mittleren Westen und dann noch weiter bis zum Pazifik und konnte sich als Bauern also neues Land erobern. Die Sklaven, die Indianer wurden vernichtet und die Arbeit machten die Sklaven. Und so war das also eine feine demokratische Oberschicht, die also schon die ersten Formen der Demokratie entwickeln konnte. So ist das Merkwürdige zu verstehen, dass der Liberalismus als Zwillingsgeburt mit der Sklaverei auf die Welt kam. Also dass der Liberalismus auch nur möglich war, weil es die Sklaverei gab. Also das ist eine Sache, die bei ihm immer wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja, und Marx und Engels haben das immer so gesehen, dass natürlich der Bürgerkrieg, der erfolgreiche Bürgerkrieg, also der Union gegen die Konföderierten, also die Grundlage war für die weitere Entwicklung, die Emanzipation nicht nur der Schwarzen, sondern überhaupt der Weiterentwicklung der amerikanischen Demokratie. Aber eben auch übersehen wurde, und darauf macht Angela Davis immer wieder jetzt in ihren Schriften also aufmerksam, dass der Sieg des Nordens über den Süden ja nur möglich war, weil mitten im Krieg also große Kontingente von Schwarzen in die Armee aufgenommen wurden und die haben sozusagen für ihre Befreiung selbst gekämpft. Das war gar nicht alleine Lincoln, der also diese Ideen hatte, sondern das waren der Druck der Schwarzen, also für die eigene Emanzipation zu kämpfen, war dann so groß, dass sie auch aufgenommen werden mussten in die Armee und sie haben sich dort tapfer geschlagen. Teilweise sind sie dann auch später haben sie sich auf die Seite der Indianer gestellt und so weiter. Also das gab da also interessante Entwicklungen, auf die ich jetzt nicht zu sprechen kommen will. Ja. In dem kleinen Buch, was ich hier auch mitgebracht habe, das 20. Jahrhundert begreifen, das ist vielleicht das beste kleine Buch, was man lesen kann, um Grundlagen von Domenico Lussodo sich anzueignen, das ist einer seiner ganz kurzen Bücher, also ganz merkwürdig, dass er hier auf 100 Seiten die Sachen darstellen konnte, sonst hat er manchmal 300, 400 Seiten gebraucht. Da sagt er, die Geschichte des Westens führt uns ein Paradoxon vor Augen, das von der Geschichte seines heutigen Führungslandes her begriffen werden kann. Die Demokratie innerhalb der weißen Gemeinschaft hat sich gleichzeitig mit der Versklavung der Schwarzen und der Deportation der Indianer entwickelt. Und so trägt das zweite Kapitel im Buch Freiheit als Privileg dann auch die Überschrift Liberalismus und rassische Sklaverei, eine merkwürdige Zwillingsgeburt. Und so ist die fest etablierte Existenz der Sklaverei im klassischen Liberalismus für Lussodo der Schlüssel für das Verständnis des Westens gestern und heute. Ich habe über drei Revolutionen gesprochen, die er immer im Zusammenhang gebracht hat. Das ist die holländische, die britische und die amerikanische, die man nur als bürgerliche Revolution so verstehen kann, dass sie eben immer von der Sklaverei und von der Ausrottung der Indigenen, also der Eingeborenen, ob die Indianer waren oder in Australien Aborigines oder die Maoris, davon abstrahiert hat. Und der Einbruch der Moderne im Sinne also eines fortschrittlichen Denkens war natürlich die Französische Revolution. Sie war eine bürgerliche, aber gleichzeitig bringt sie eben die Elemente mit hervor, die darüber hinausgehen, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung vom 26. August 1789, die bezieht sich zum ersten Mal ausdrücklich auf alle Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe. Das war also ein Durchbruch in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschenrechte auch eben naturrechtlich abgeleitet worden sind, aber eben auf alle bezogen worden sind. Und die Sklaverei ist ja bekanntermaßen durch die Entscheidung des Konvents 1794 abgeschafft worden. Es gab da der berühmte Führer Santo Domingos, heute Haitis, Toussaint Louverture, der große Vorkämpfer der Revolution, der selbst im Konvent vertreten war als einer der wenigen Schwarzen oder der einzige Schwarze. Der neue Spartakus, wie ihn Lussodo bezeichnet. 1794 wird in Frankreich in den Kolonien jedenfalls die Sklaverei abgeschafft, um 1802 von Napoleon wieder eingeführt zu werden, also in der Reaktion. Das hatte also nicht allzu lange überdauert. Ja, das erstmal zu dem ersten Kapitel. Ihr könnt das ja alles nachlesen oder kennt das ja schon. Also es ist ja schon auf unserer Website. Liberalismus und Kolonialismus. Und sozusagen als Quintessenz, als Resümee kann man sagen, es war dieses von Lussodo so bezeichnete merkwürdige Zwillingsgeburt, die das Aufleben der Sklaverei als wichtigster Produktionsfaktor vor allem in Nordamerika und gleichzeitig also die Entstehung von liberaler Demokratie, dass man das im Zusammenhang denkt. Das Erbe der Herrenvolkdemokratie, das ist der zweite Teil und auf den will ich noch eingehen und dann haben wir 7 noch Zeit zu diskutieren. Weil das natürlich, diese Geschichte ist ja nicht zu Ende. Also wenn man jetzt sagt, also das ist ja viele liberale Theoretiker und auch bürgerliche Politologen in Deutschland, Historiker und so weiter sagen, na ja, das ist natürlich, das ist doch alles zu Ende gegangen, 1864 mit dem Sieg des Südens, 1866. Die mussten sich beugen, die Sklaverei wurde aufgehoben, die Bewegung der Abschaffung, die in England sehr stark war, in den USA sehr stark war, die Abolitionisten haben gesiegt, was habt ihr noch, das haben ihr Wahlrecht und so weiter. Was da übersehen wird, ist aber eben, dass es direkt nach dem Sieg der Union über den Konföderierten, über die Konföderalen, wohl eine Phase gab, wo die Weißen im Süden, also die weißen Sklavenhalter, von den nördlichen Unionstruppen und deren Justiz- und Gewaltapparat stark unterdrückt wurden. Das hat er auch bestimmte Kapitel hier, aber das will ich jetzt nicht groß ausführen. Das insofern interessant ist, dass man zum Beispiel in Texas, einen der südlichen Staaten, also die Verfassung außer Kraft gesetzt hat, also durch die Unionstruppen. Man hat die Leute verhaftet. Das Parlament wurde aufgelöst, also das war ja ein rein weißes Parlament. Man hat sie unterdrückt, man hat die Pressefreiheit aufgehoben und so weiter und so weiter. Und Lussodo erinnert dann später in anderen Werken daran und sagt, ja, ihr kritisiert immer den Kommunismus. Also, ja, ihr sagt immer, dass Zwangsherrschaft. Nun gab es viele, Montesquieu hat auch immer gesagt, also in bestimmten Phasen der Entwicklung muss auch mal der Vorhang der Unsichtbarkeit vor bestimmte historische Prozesse gezogen werden, weil eben dahinter nicht so schöne Dinge passieren. Also, und erst wenn die Dinge geordnet sind, dann zieht man den Vorhang wieder zur Seite. Ja, das ist sozusagen, und das war bei Marx auch die Diktatur des Proletariats. Ja, und wenn man da mal reinguckt, die amerikanischen Historiker haben das also wunderbar jetzt auseinandergelegt, also die 4 Jahre der Repression des Nordens gegen den Süden, die waren schon sehr blutig. Man hat da auch Hinrichtungen vorgenommen von Generälen und so weiter. Und man hat also eine Schreckensherrschaft in den Südstaaten errichtet. Aber das war eben nur 4, 5, 6 Jahre. Und zwar waren dann auch die Schwarzen waren Richter über Weiße. Also das war eine hochinteressante Phase gegeben in der Geschichte der USA. Aber sie endete dann 1870, 1872 so ungefähr mit dem Beginn der neuen Segregation. Also mit der Fähigkeit des Südens, sich wieder die Selbstverwaltung, also die Demokratie kehrte in den Süden zurück mit dem Ergebnis, dass die Unterdrückung zurückkehrte. Also man denkt immer, Demokratie, also eine tolle Sache, also, aber die Unterdrückung kehrte zurück. Und die Unterdrückung war natürlich gerichtet gegen die Schwarzen, die wohl das Wahlrecht hatten, aber denen man mit 1000 kleinen Tricks also das Wahlrecht vorenthalten hat, beziehungsweise sie manipuliert hat oder dass sie keinen Grund und Boden erwärmen konnten und dergleichen mehr und dass sie nicht Bauern sein konnten und dass man bestimmte Zuzugsrichtlinien erlassen hat, dass sie hier nicht hin durften, dort nicht hin durften. Das hat sich dann also zu einem System der Segregation entwickelt, was erst durch den Bürgerrechtsakt von 1964 also im Wesentlichen beendet wurde, aber bis heute nicht beendet ist. Also wenn man sich die neue amerikanische Geschichte ansieht, wie schwierig es ist, in bestimmten Gebieten also Häuser zu kaufen und die Situation der Schwarzen, aber auch der Latinos und erst recht der Indianer, der Indigenen, ist bis heute also eine Geschichte der Unterentwicklung. Und das beschreibt Lussone natürlich dann in seinen Büchern, insbesondere hier in dem Freiheit als Privileg, also die sogenannte Herrenvolk-Democracy, so heißt eigentlich der genaue Titel, übrigens von den Amerikanern, die also kritisch über diese Zeit berichten und die einen kritischen Blick auf die gesamte US-amerikanische Geschichte haben, wird immer von der Herrenvolk, also das deutsche Wort Herrenvolk wird benommen und Democracy wird angehängt. Um natürlich auch deutlich zu machen, dass das einen Bezug hat zu der neueren deutschen Geschichte, um das mal sozusagen. Die wissen natürlich ganz genau, also in welchem Zusammenhang das stand. Lussone sagt hier, die formelle Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten im Jahre 1865, 30 Jahre nach der entsprechenden Maßnahme in den englischen Kolonien und mit einer noch größeren Verspätung im Vergleich zu Ländern, die die Unabhängigkeit von Spanien erobert hatten. Da war die Sklaverei schon sehr viel früher abgeschafft worden. Es gab also eine Verschmelzung auch der indigenen Bevölkerung, auch der Schwarzen, die dort angesiedelt worden sind mit den spanischen Eroberern. Die hat es viel früher gegeben, schon im 18. Jahrhundert. Dieses alles setzt dem Rassenstaat keineswegs ein Ende, also was die USA angeht. Wir sehen ein Regime der White Supremacy, ein Werk, das die Rassentrennung in den Schulen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Aufzügen und auf dem Friedhof und in jedem Aspekt des sozialen Lebens sanktioniert und die sexuellen Beziehungen und Eheverbindungen zwischen den Rassen verbietet und wie ein Verbrechen behandelt. Also was kaum bekannt ist, dass noch in den 60er Jahren in bestimmten Südstaaten der USA, also der voreheliche Geschlechtsverkehr zwischen Schwarzen und Weißen untersagt war, ja, also mit Strafe belegt wurde. Die Ehe, das war, da hatte die Kirche für gesorgt, das war ein gewisses Privileg, aber ansonsten waren sexuelle Beziehungen, also konnten bestraft werden und wurden bestraft. Ja. Und das Interessante war in diesen Jahren der Segregation, also es führte zu absurden Beispielen, also man sieht ja noch, es gibt ja auch noch genügend Fernsehaufnahmen, wo gezeigt wird, also wie das in den Bussen getrennt, mussten sie getrennt sitzen, Aufzüge stand dann White, Only, Schwarze und so weiter. Es gab also in Florida sogar unterschiedliche Galgen für Schwarze und Weiße, ja, das hat es auch gegeben und es gab auch bestimmte Brunnen, also aus denen man nur trinken konnte, Trinkbrunnen, also für Weiße und Schwarze und so weiter. Also da gibt es Stilblüten ohne Ende und was man auch nicht vergessen darf, die Lynchmorde, Ku Klux Klan und so weiter um die Jahrhundertwende und davor und danach, in dem sind 2300 Schwarze zum Opfer gefallen, also furchtbaren Verbrechen, furchtbaren Lynchmorden und fast in allen diesen Lynchmord war die Grundlage oder beziehungsweise war die Legitimation, also die offizielle Legitimation, also dass sie irgendwas Verbotenes gegenüber weißen Frauen unternommen hatten, also sie angesprochen hatten oder irgendwelchen Kontakt herstellen wollten oder sogar Kontakt hatten. Das führte dann fast immer zu diesem fürchterlichen, brutalen Terror des Ku Klux Klan. Und das Interessante ist, was Lussone hier auch wieder herausarbeitet, er sagt da, die Progressive Era, also in den USA heißt diese Zeit, also ab 1870 bis vor allen Dingen auch die ersten 20, 30 Jahre der USA, also im 20. Jahrhundert, also die Entwicklung im 20. Jahrhundert, die ersten 20 Jahre, Progressive Era, und die waren tatsächlich auch für die Weißen eine progressive Ära. Also es wurden dort die Direktwahl des Senats eingeführt, das Wahlgeheimnis wurde besser gesichert. Dann gab es die Einführung der Primärwahlen, also die Vorwahlen, um Kandidaten auszuwählen. Und das Institut des Referendums wurde entwickelt. Also das sind alles Instrumente, wo man sagen kann, die Formen und die Instrumente der Demokratie wurden geschärft, wurden verbessert. Und gleichzeitig war die Segregation also so tiefgreifend, dass große Teile der Bevölkerung, die Schwarzen eben, aber auch eben Latinos mehr und mehr und auch natürlich die Indigenen, also immer weiter aus der Gesellschaft ausgedrängt wurden. Also diese Doppelung, was für ihn immer wichtig ist, in diesen Büchern beschreibt, die Doppelung zwischen Stärkung der Demokratie, aber eben für die Weißen, also für die Oberschicht. Und die geht oft Hand in Hand mit einer immer stärkeren Unterdrückung der Schwarzen, also oder auch der anderen Minderheiten. Es gab ja dann auch Ausländergruppen, die diskriminiert wurden in den USA, also insbesondere Japaner, Chinesen und so weiter. Also dies geht immer, man muss die Demokratie immer verstehen, also sie hat eine Schattenseite, über die die Liberalen nicht sprechen wollen, sondern immer sagen, das ist immer noch, da ist viel noch zu lösen und noch viel Probleme haben wir, aber die das nicht im Eigentlichen angehen. Ja, ich will auf ein paar Punkte eingehen, die mir noch wichtig erscheinen in diesem großen Kapitel der Herrenvolkdemokratie. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2014, die Angela Davis zusammengestellt hat, die gar nicht jetzt bei Lusodo auftauchen, aber er erwähnt sie in allgemeiner Form. Und Angela Davis sagt also 2014, obwohl Schwarze in wirtschaftlichen, sozialen und politischen Hierarchien aufgestiegen sind, das spektakulärste Beispiel war die Wahl von Barack Obama 2008, ist die überwiegende Mehrheit der Schwarzen weiterhin Rassismus ausgesetzt in Wirtschaft und Bildung, genauso wie in Gefängnissen, weit mehr als zur Zeit vor der Bürgerrechtsbewegung. Also vor der Bürgerrechtsbewegung, die in 60 Jahren also die offizielle Gleichheit durchgesetzt hat. Was schwarze Rasse im eigenen Land hatte. Das ist ein sehr kluger Gedanke, auf den ich noch gar nicht vorher so gekommen war, dass man das auch anders sehen kann. Ja, was jetzt die Herrenvolkdemokratien angeht, lässt sich natürlich, die ist ja nicht verschwunden, weder in den USA, vielleicht auch bei uns nicht. Also wenn man sich jetzt die Vorbehalte gegen Muslime ansieht, in jetzt Auseinandersetzung Israel, Palästinenser und so weiter, hier, womöglich stehen wir auch noch vor einer Situation, die sich jetzt erst entwickelt, dass die unterdrückte Klasse, also der auch rassisch Unterdrückten, jetzt erst im eigenen Land lebt oder ins eigene Land kommt, kann auch sein. In Frankreich hat man ja schon einen Großteil der Schwarzen, in England auch, also mit allen Problemen. Inzwischen also ähneln diese Länder den USA schon eher und vielleicht ist das auch sozusagen eine Vorgeschichte für Deutschland oder ist schon eingetreten. In Kanada, Australien, Neuseeland, das sind ja auch Staaten, die im gleichen historischen Zusammenhang als Herrenvolkdemokratien gegründet worden sind. Und da würde man auch sagen, also wenn man sich Neuseeland ansieht, wenn man sich Kanada ansieht, das sind doch eigentlich liberale Staaten. Aber da ist jetzt auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist viel zutage getreten und auch viel berichtet worden über die Verbrechen an den Indigenen. Und das sind keine Kleinigkeiten. Wer also die Zeitung jetzt in den letzten Jahren aufmerksam gelesen hat, der hat also sehen können, dass in Kanada also über die letzten 100 Jahre also an die 150.000 indigene Kinder also von den Familien weggenommen worden sind. Die mussten ihre Sprachen vergessen, die durften nicht mehr in die Familien zurück. Die durften nur Englisch oder Französisch sprechen. Und sind auch viele gestorben an einfachsten Krankheiten. Das haben vor allem die Kirchen, die Orden gemacht. Das heißt, also die haben diese Aufgabe übernommen, diese Kinder zu entfremden und zu echten Kanadiern zu erziehen. Also man hat also dort große Verbrechen begangen, auch in Australien und auch in Neuseeland. Jeder würde sagen, naja, die Neuseeländer, das ist also eine Gesellschaft, da fährt man gerne hin. Also da sind pittoreske Maoris und so weiter. Aber wenn man sich das mal im Einzelnen ansieht, und das habe ich jetzt mal getan im Zusammenhang mit diesen Büchern von Dominic Losodo, da kommt man schon zu Ergebnissen, die ein bisschen anders aussehen. Also die Maoris sind durchaus eine unterdrückte Bevölkerung. Also ich will nur mal hier Zahlen nennen. Die Maoris wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts und anschließender Kolonisierung der weißen Bevölkerung von der weißen Bevölkerung diskriminiert und sozial ausgegrenzt. Das sind so einfach Zahlen, die auch in der FAZ stand. Die Arbeitslosenquote liegt unter ihnen doppelt so hoch. Drogen, Spielsucht und häusliche Gewalt sind vor allem in Maori-Familien stark verbreitet. Und die Selbstmordrate ist dreimal so hoch. 52% aller Gefängnisinsassen und 2/3 der Häftlinge sind Maoris, obwohl sie nur 15% der Bevölkerung ausmachen. Ja, das ist also eine unserer vorbildlichen liberalen Gesellschaften. Und in Australien sieht das also noch schlimmer aus, weil der kulturelle Gegensatz zu den Aborigines ist noch größer in Australien und die dort in die Wüste getrieben worden sind und größtenteils schon im 19. Jahrhundert umgebracht worden sind. Die Vernichtung der Ureinwohner gleicht eher der Vernichtung der Indianer in den USA, was die Australier angeht. Und das war auch wieder möglich, dass man diesen Ländern die Selbstregierung gegeben hat. Also diese Unabhängigkeit von Kanada, Australien, Neuseeland, also von den Dominions, also diesen Gebieten, die also von englischer weißer Bevölkerung als erste und dann von anderen Europäern besiedelt worden sind, die führte natürlich dazu, dass man mit diesen Kolonien anders umging als mit Kenia oder mit, was Frankreich angeht, mit Algerien oder sonst wie, sondern eben, das waren ja Weiße und die bekamen also relativ früh die Selbstregierung. Und sie haben die Selbstregierung genutzt, um erstmal die Ureinwohner also entweder auszurotten oder sie in Reservate zu sperren und sie von den Rechten auszuschalten. Und erst in den letzten Jahrzehnten hat sich da ein bisschen was geändert. Aber die First Nations, die Inuit und die Métis in Kanada, ja, die hat man also in die Heimschulen genommen. Die Heimschulen, die kirchlichen Heimschulen, in denen die umerzogen worden sind und entfremdet worden sind von ihren Kulturen, die sind erst im Jahre 1997 endgültig geschlossen worden. Bis dahin wurden sie der christlichen Zivilisation zugeführt. Also das alles im Begriff der Herrenvolk-Democracy. Und da muss man noch ein paar Worte dazu erwähnen, was die Herrenvolk-Demokratien in Afrika angeht. Damit würde ich dann auch fast schon beenden. Man hat das in Kenia versucht, man hat das natürlich in Südafrika versucht. Also wenn ich vorhin Beispiele gebracht habe über die Segregation in den USA, die Südafrikaner haben sich das genau angesehen. Ja, die haben in den 40er Jahren, als die Apartheidspolitik also vollständig durchgesetzt wurde, auch weiße Bänke, also Bänke für Weiße, Bänke für Schwarze, Busse für Schwarze, Busse für Weiße und so weiter durchgesetzt. Übrigens gab es bei uns ja auch gelbe Bänke, ne? Und der Wald nur für Deutsche und so weiter. Das hat man, aber das ist jetzt noch ein Thema über den deutschen Sonderweg. Vielleicht kommen wir nachher noch zu sprechen, also wo die Nazi-Führer direkt von den USA gelernt haben. Also von Stoddard und anderen, das hat er auch schön dargestellt. Die Identität der Texte von Himmler und von Alfred Rosenberg und so weiter und von Hitler. Also, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich will noch ein paar kurze Worte sagen zu Afrika. Das Apartheidsregime ist ja überwunden worden vom Kampf der Schwarzen. Übrigens auch unter Assistenz. Das ist auch ein Thema, was erst später dann kommt im Zusammenhang mit Lesotho unter Assistenz der sozialistischen Gesellschaften. Ist ja nicht einfach so passiert, sondern gab es ja auch Unterstützung. aus den sozialistischen Ländern, aber auch eben von aufgeklärten Progressiven in den westlichen Ländern. Übrigens haben die USA Nelson Mandela erst 14 Tage vor seinem Tod von der Terrorliste genommen. Da war er schon Friedensnobelpreisträger. Also was Terrorismus angeht, ist noch ein besonderes Kapitel. Auch dazu hat Lussodo viel geschrieben, aber das ist heute nicht unser Thema. Naja, und man hat dann in Rhodesien den weiteren Versuch gestartet, mit 150.000 Weißen einen Apartheidstaat zu errichten. Auch dort ist er zusammengebrochen, auch mit Unterstützung damals von, also die Schwarzen haben gekämpft, unter Unterstützung von China und von der Sowjetunion. Algerien ist zu nennen, Sabine sitzt hier, sie kennt sich da 10-mal besser aus über den Versuch, also eine weiße französische Herrschaft in Algerien zu errichten. Das ist erst in einem furchtbar blutigen Krieg überwunden worden, erst 1964. Aber sowas Ähnliches hat es auch in Kenia gegeben. Also in Kenia war also von den Briten auch versucht worden, also Weiße anzusiedeln und eine Selbstherrschaft zu errichten. Und Selbstherrschaft, Demokratie in diesen Ländern bedeutet immer Gefahr für die Indigenen. Ja, eine furchtbare Gefahr, weil die schließt sie aus. Selbstherrschaft war immer. Übrigens haben sich die Indianer, hat er auch geschrieben, also fällt mir jetzt nur ein, die haben sich in ihrem fürchterlichsten Kampf gegen die amerikanische Revolution, gegen die Selbstherrschaft der Weißen, der Rednecks, haben sie sich an den britischen König gewandt. Und der britische König hat direkt die Indianer auch erhört und hat gesagt, ja, die Union, also die Neuenglandstaaten dürfen sich nur bis zu den Alleghenies ausdehnen. Weiter dürfen sie nicht, dahinter ist das Territorium der Indianer und das wollen wir bewahren. Wir wollen nicht, dass die, also da die ausrotten, wir wollen nicht einen Vernichtungskrieg, hat der englische König gesagt. Und das war einer der Gründe, warum sie sich separiert haben, warum sie die Unabhängigkeit durchgesetzt haben, weil sie dann über die Alleghenies hinausgehen konnten. Das war einer der Gründe, warum die USA sich von England freimachen wollten. Das muss man wissen, also weil man sagt, ja, es ist ein Befreiungskampf, es ist eine Selbstständigkeit, die Weißen haben gegen den, die wollten nicht unter einem König leben und so weiter und so weiter. No kings. Und jetzt will ich aber über das, die Herrenvolk-Demokratie existiert, und Democracy existiert in Reinform gegenwärtig in Israel. Aber dazu will ich jetzt gar nichts sagen, weil über Israel jetzt so viel gesagt wurde und gesprochen wurde, dass ihr alle Bescheid wisst, wie der Zionismus die Herrenvolk-Democracy ist. Und da zeigt sich auch die Verbindung zu den USA, warum die USA so an dieser Herrenvolk-Democracy Israels, des Zionismus, so festhalten und sich so widergespiegelt sehen, weil sie das ihr eigenes Denken ist. Ja, und das kann man bei Trump genau feststellen. Also wenn er beispielsweise die Universitäten Harvard und Columbia Universität kritisiert, also das steht sogar in bürgerlichen Zeitungen wie FAZ oder Süddeutsche Zeitung, dann kritisiert er immer, dass sie antisemitisch seien, weil sie Israel kritisieren, ja, obwohl sie es ja ganz harmlos tun, also Netanyahu-Regierung nur. Und gleichzeitig zu viel über die rassische Unterdrückung der Schwarzen unterrichten. Ja, das kommt immer zusammen. Das ist also die Lebendigkeit, also des Rassismus in den USA ist jetzt wieder da. Und Domenico Lussodo hat ja nur die erste Präsidentschaft von Trump erlebt, aber er hat auch schon einiges geschrieben und er würde jetzt sicherlich also viel Material finden, um weitere Bücher zu schreiben, wenn er noch leben würde, würde er sicherlich daran machen. Und er zitiert hier, ich will jetzt nicht auf Israel groß eingehen, er zitiert hier Theodor Herzl, mit dem er sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat, also in dem Buch Die Sprache des Imperiums, das ist auch ein interessantes Buch, wo er den Zionismus erwähnt und ist auch auf der Liste drauf, das ist 2017 erschienen, ein sehr, sehr wichtiges Buch, wo es um Terrorismus geht und wie Terrorismus als Instrument verwandt wird. Er zitiert in dem Zusammenhang, wo er über den Zionismus schreibt, Theodor Herzl, Herzl sagte, die zionistische Idee, die eine koloniale ist, könne leichter in jenen Ländern verstanden werden. Also die zionistische Idee, die eine koloniale ist, sagt Herzl, ja, schon 1890. Ja. Die eine koloniale ist, könne leichter in jenen Ländern verstanden werden, die sich mit Erfolg für die Eroberung überseeischer Territorium eingesetzt haben. Sich an die Engländer wendend, erklärt Herzl, dass er besonders auf ihre Unterstützung hoffe, was ja dann noch eingetreten ist. Die großen Politiker ihres Landes waren die ersten, welche die Notwendigkeit der kolonialen Ausbreitung erkannten. Darum weht die Fahne größer Britanniens, so hat er das halt bezeichnet, auf allen Meeren. Und Herzl sagt dann, er will sich auf den Weg machen, also dieses Israel wird sich auf den Weg machen. Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Das heißt, die jüdische Weltkolonisation Palästinas werde die Weltherrschaft des Westens verstärken, zumal sie den Weg nach Indien und nach China sicherer werden lasse. So wird sie sogar den kürzesten Weg, die Heerstraße der Kulturvölker nach Asien öffnen. In diesem Sinne sei der Judenstaat ein Weltbedürfnis. Also wer da noch dran zweifelt, also wo das Ganze herkommt, wo das hinführt, der sollte da Lussodo lesen, der den Herzl da ausführlich zitiert. Ja. Ach so, was den Herrn Volk Demokratie angeht, nur eine Erwähnung noch zum Schluss. Einer der ersten, die Israel als Herrenvolk Demokratie bezeichnet haben, war der Schriftsteller, Grafiker und Filmemacher Peter Weiß, der das dreibändige Werk Die Ästhetik des Widerstands geschrieben hat. Er hat schon Ende Juli 1967 nach dem sogenannten Sechstagekrieg Israel als Herrenvolk angesprochen und hat damit auch Ärger bekommen in der liberalen Presse. Ja, und zum Schluss sagt dann auch Lussodo in einer seiner Bücher, die Überwindung der noch einzig existierenden klassischen Herrenvolk-Demokratie in Form des Staates Israel ist heute einer der wichtigsten Aufgaben der antikolonialistischen bzw. antiimperialistischen Kräfte in der Welt. Damit will ich es erstmal belassen. Es gibt noch vieles andere zu sagen, aber ihr habt ja die Möglichkeit, die Texte auch zu lesen, die ja irgendwann mal als Buch erscheinen sollen, aber das ist noch ein bisschen weiter hin. Vom Inhaltlichen, vom Thematischen schließt sich jetzt, also sehr gut, würde sich sehr gut anschließen noch, wenn wir vom Kolonialismus und Liberalismus ausgegangen sind und dann zum Erbe der Herrenvolkdemokratien, also wie das im Einzelnen ausgestaltet wurde, dass man da noch zu dem Kapitel kommt, ein deutscher Sonderweg, Fragezeichen, also zur deutschen Entwicklung, über die ja Domenico Lussodo auch gearbeitet hat, dass wir das noch anhängen und dass die Aufmerksamkeit vielleicht noch also für dieses Teil oder diesen Teil noch möglich ist. Da beziehe ich mich auf dieses kleine Buch. Übrigens, das ist das einzige Buch, das hat er mir mal gesagt, was nur auf Deutsch erschienen ist vor dem. Es ist also nicht auf Italienisch erschienen und auch in keiner anderen Sprache. Domenico Lussodo, Die Deutschen, Sonderweg eines unverbesserlichen Volkes. Und dazu habe ich noch damals ein Vorwort geschrieben, ist 2010 erschienen. Und einige kennen sich ja aus, das ist in merkwürdigen Verlag erschienen. Das war noch damals der Verlag, ist heute noch der Verlag von Jürgen Elsässer. Das kriegt man noch, ja. Also er wollte das immer wieder, weil das ja natürlich, der Elsässer hatte, das wissen ja die meisten, hatte einen Lebensweg, was ihn führte von einem Linksradikalen zu einem Rechtsradikalen. Und als er sozusagen mitten dazwischen war, hat er dieses Buch gemacht. Aber das ist eben eine narzisstische Figur, die sich nur selbst kennt und sich selbst bespiegelt. Also ja, darüber müssen wir nicht groß debattieren, aber in der Zeit, als das Buch hier in seinem Verlag erschien, da gab es diese Zeitschrift Kompakt nicht, da war er noch ND-Redakteur, also des Neuen Deutschland. Ja, und da hat auch Klaus Höpke hat da ein Buch gemacht und so weiter. Also nun war das so, das dauerte nicht lange und dann war also Jürgen Elsässer nun auf Seiten der Rechten, der Rechtsradikalen gelandet und da wollte Domenico Lussodo, dass wir die Rechte zurückbekommen. Und die Rechte, wenn du die einmal einen Verlag gegeben hast, kann sie nur zurückfordern, wenn der Verlag sich weigert oder kein Interesse mehr hat, weitere Auflagen zu machen. Und die hatten immer weitere Auflagen, ja, das ist das Problem. Die hat gesagt, ja, die junge Freiheit bewirbt das und das läuft gut das und so weiter, oder konnten wir nichts machen. Ja. Es war ein bisschen peinlich, also, aber was soll man machen? Ja. Wo gibt es das Buch? Ja, das gibt es sicherlich noch im Antiquariat und ist immer wieder in neuen Auflagen erschienen. Also. Naja, so ist das halt. Ja. Aber, naja, gut oder nicht gut. Aber das Buch ist eben da und es ist ein wichtiges Buch, weil hier geht er nochmal auf das ein, was er ganz am Anfang seiner publizistischen Karriere auch herausgearbeitet hat. Das heißt ja, das erste große Buch, auch 900 Seiten, bei Paul Rugenstein erschienen, noch in der DDR und dann später auch im Westen als Lizenzausgabe. Hegel und das deutsche Erbe. Also da sieht man, also das ist das Quintessenz also aus diesem Riesenbuch. Und das war auch seine Dissertation, Hegel und das deutsche Erbe. Und durch ihn habe ich erstmal die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts verstanden. Also vom Italiener, also der mir das erklärt hat, wenn du so willst. Ja. Also er war eben jemand, der hat ja in Tübingen studiert. Also nochmal ein bisschen was zu seiner Biografie hier. Und hat auch die Erdmutte Brielmeier dort kennengelernt. Und er war eben jemand, der, also wenn man auch diese Bücher hier sieht, also Freiheit als Privileg oder, ja, ich weiß jetzt nicht, welches erwähnen soll, aber man wird immer wieder also auf deutsche Quellen stoßen. Also, ja. Und Quellen, die nicht unbedingt präsent sind im normalen politologischen oder historischen Diskurs, also beispielsweise der Briefwechsel von Wilhelm von Humboldt mit Goethe und so weiter, also das hat er alles gehabt. Und wir waren ja mehrfach, mit Mariana waren wir mehrfach bei ihm zu Hause in Colbordolo. Und es war eben ein Haus, wo 30.000 Bände waren, ja? Also Bücher waren. Ja? Deswegen hatte er auch so ein Riesenhaus. Und er hat ja auch draus gearbeitet. Also, ja. Also ein Phänomen, aber das will ich jetzt nicht vertiefen, da kann man auch viel noch erzählen. Aber dieses Sonderweg eines unverbesserlichen Volkes, das hat ihn immer umgetrieben, weil er eben schon sehr früh also über das deutsche Erbe gearbeitet hat und auch klar erkannt hat, also wie im innenpolitischen Diskurs, wie man das heute so sagt, also der deutsche Sonderweg immer benutzt wird, also der deutsche Sonderweg, um Deutschland auf einem NATO, pro-NATO und westintegrierten Kurs zu halten. Ja, das ist der politologische Hintergrund und das ist das Ganze, weswegen der deutsche Sonderweg eine solche Bedeutung gewonnen hat. Also, dass man sagt, also der deutsche Sonderweg ist irgendwo geht in die Neutralität und geht womöglich in Richtung Russland. Das sei der deutsche Sonderweg und eine große Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland sei, dieses Land endgültig zu verankern im westlichen Bündnis. Das ist natürlich also von Winkler, einer der Propagandisten, August Winkler, aber Münkler noch viel stärker, die das propagiert haben. Das war aber auch schon Löwenthal, vielleicht den meisten nicht bekannt, nicht der im Fernsehen, sondern also der sozialdemokratische Theoretiker Richard Löwenthal. Es gibt also eine ganze Reihe von Theoretikern, die das entwickelt haben. Der eine fällt mir jetzt nicht ein, Plessner ist einer der ersten, die also schon nach 1945 sagen, also das Unglück ist, dass wir nie in dem Westen richtig angekommen sind, also keine demokratische Revolution sich hier etablieren konnte und wir immer ein halbfeudales System hatten, was dann mit Rapallo und so weiter also in autoritäre Phasen gefallen ist. Und das sei jetzt also ein großes Verdienst, ein Glück, das Glück der Bundesrepublik Deutschland sei, endgültig im Westen verankert zu sein. Und das war immer die Absage an den deutschen Sonderweg. Abweichen von dem historischen Begriff nach Hans-Ulrich Wähler. Ne? Bitte? Abweichen von dem historischen gleichlautenden Begriff nach Hans-Ulrich Wähler. Ja, der spielt aber noch eine besondere Rolle in diesem ganzen Zusammenhang, aber da jetzt nicht im Einzelnen. Also das sind die sozialdemokratischen Theoretiker, die da auch keine so gute Rolle gespielt haben. Und man muss auch sagen, dass der deutsche Sonderweg auch verankert war, also jedenfalls oder ist, womöglich, auch in kommunistischen Kreisen, sozialistischen Kreisen, leider. Ja. Also das ist eine Kontroverse gewesen, deswegen ist das Buch entstanden, also eine Kontroverse in den marxistischen Blättern. Er hatte irgendwo mal geschrieben, also der deutsche Sonderweg, den gibt es gar nicht. Und wenn er konnte perfekt Französisch, er sprach, konnte Portugiesisch, Spanisch lesen und so weiter. Und er hat natürlich dann auch eine Quelle aufgetan, und Madame de Stoll oder Stoll, wie heißt er? Stoll. Die hat irgendwann geschrieben, wenn mal die Juden in Europa angegriffen werden und wenn sie vernichtet werden, dann sind das die Franzosen, die das machen werden. Und das hat sie 1870 so gesagt. Und das stand fest. Also es gibt das antisemitische Volk, also in Europa sind die Franzosen, nicht die Deutschen. Die Juden würden dann nach Deutschland fliehen und so weiter. Und das wusste er natürlich. Und also dann hat er also dicke Fragezeichen hinter diesen Sonderweg gesetzt und hat auch gesagt, also und immer wurden die Franzosen verdächtigt, autoritär zu sein, ein Militärstaat zu sein, den Staat zu verherrlichen, die Revolution sei, und das hätten die Deutschen gar nicht, also die Deutschen seien also viel liberaler, sie seien also viel offener, also anderen Ideen, und Franzosen seien eigentlich, die würden den Sonderweg gehen. Also das hat er alles gewusst und hat sich also furchtbar geärgert über diese Parolen vom deutschen Sonderweg in den marxistischen Blättern. Dann hat man ihn noch angegriffen, er hätte das nicht verstanden, und dann hat er eben richtig zurückgelangt mit diesem Buch hier und hat das dann auch beschrieben. Das ist also sehr schön, also dass man das immer noch hat, auch wenn das eben nicht so einen tollen Verlag dann noch hat. Aber man bekommt das sicherlich noch. Und wie gesagt, das einzige Buch, was auf Deutsch nur erschienen ist, weil er eben sagte, die Geschichte der Herrenvolk-Democracy, man muss das ja immer so in den zwei Sprachen ausdrücken, also, kann nicht geschrieben werden, ohne auf den deutschen Faschismus einzugehen, der sie in einer beispiellos völkermörderischen Art und Weise zu verwirklichen trachtete. Das muss man wirklich sagen. Also wenn es einen Sonderweg gab, also bei der Verwirklichung der Herrenvolk-Democracy, also haben es die Deutschen dann, auch wenn es nur eine kurze historische Periode war, aber dann eben so entschiedener auf die Spitze getrieben. Indem der, ich zitiere ja ihn hier, dem der Narzissmus mit den europäischen Juden sowie den Roma und Sinti die ganze Religions- und Volksgruppen auszurotten trachtete und zudem slawische Völker wie Polen und Russen als minderwertige Menschen, als sogenannte Untermenschen abwertete, hat er eine Brutalität offenbart, die man zuvor im liberalen, aufgeklärten Europa des 20. Jahrhunderts für undenkbar hielt. Also das ist natürlich, das ist auch der Ausgangspunkt seines Denkens. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Er nimmt also diese, von dieser Schuld nichts weg, sondern verstärkt sie eher. Und hat also dann eben seine Argumente ausgebreitet. Und die gingen vor allen Dingen in die Richtung, dass er untersuchte, wo die ideologischen Verbindungen zwischen dem US-amerikanischen Rassismus und der NS-Ideologie existierte. Das war für ihn interessant. Und er zitiert also hier in diesem kleinen Buch, aber auch teilweise in den anderen Büchern hier, Freiheit als Privileg, zitiert er aus Mein Kampf, zum Beispiel das Zitat, Amerikanertum, der Ausdruck eines jungen, rassisch ausgesuchten Volkes von Hitler, also ein Zitat. Und da kommen dann eine ganze Reihe von Dingen vor. Hitler hat dann auch gesagt, die geschichtliche Erfahrung bietet hierfür zahllose Belege für die zerstörerische Konsequenz der Rassenvermischung. Sie zeigt in erschreckender Deutlichkeit, so nach Hitler, dass bei jeder Blutsvermengung des Arias mit niedrigeren Völkern als Ergebnis das Ende des Kulturträgers herauskam. Und sagt dann weiter, Nordamerika, dessen Bevölkerung zum weitaus größten Teil aus germanischen Elementen besteht, die sich nur sehr wenig mit niedrigeren farbigen Völkern vermischen, zeigt eine andere Menschheit und Kultur als Zentral- und Südamerika, in dem die hauptsächlich romanischen Einwanderer sich in manchmal großen Umfang mit den Ureinwohnern vermengt haben. Das ist doch interessant zu wissen, was Hitler, Rosenberg und Himmler und so weiter da im Einzelnen gesagt haben. Und der Rosenberg, der ja als Chefideologe der NSDAP galt und dann als derjenige, der als Kommissar über große Teile Osteuropas und Russland dann von Hitler eingesetzt wurde, der auch fließend Russisch sprach. Rosenberg hat ja in Moskau Architektur studiert, kannte also die Bolschewiki, also die Sowjetunion, sehr genau. Also ein Balkendeutscher, der aber in der Sowjetunion studiert hatte. Erstaunliche Karriere, aber sprach eben perfekt Russisch. Hat also in seinem Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts, das ist ja das Leitbuch also der Nazis geworden, dann Der Mythos des 20. Jahrhunderts, also eine umfangreiche Darstellung also der Geschichte des weißen Mannes und die Aufgabe der Arier, hat er vom Vorbild der Vereinigten Staaten geschwärmt, wortwörtlich dieses herrlichen Landes der Zukunft, dem das Verdienst zukomme, den glücklichen neuen Rassestaatsgedanken formuliert zu haben, den es jetzt umzusetzen gilt, also für die Nazis, mit junger Kraft und mittels der Vertreibung und Deportation der Neger und Gelben. In Deutschland sollten offensichtlich vor allem die Deutschen jüdischer Herkunft den Platz der Afroamerikaner einnehmen. Ja, so ist es ja auch gekommen. Und Domenico Losordo hat dann auch amerikanische Historiker zitiert, wo ganz klar wurde, dass der Begriff Untermensch, Underman, also der Begriff Untermensch, also ein amerikanischer Begriff war, der schon lange existierte, bevor ins Deutsche übersetzt wurde als Untermensch. Ja? Also viele Begrifflichkeiten sind schon, also unter dem Buch von Lothrop Stoddard, The Menace of the Underman, also der Kulturumsturz, die Drohung des Untermenschen, erschienen also 3 Jahre nach der Machtergreifung, nach 1933, 36 und wurde in 4 Auflagen innerhalb von 1,5 Jahren verbreitet, in zehntausenden Exemplaren, also dieses Buch Der Kulturumsturz, die Drohung des Untermenschen, ein amerikanischer Autor. Und Lothrop Stoddard wurde dann eingeladen, 1940 bereiste der Autor das Nationalsozialistische Deutschland und wird dort mit großen Ehren empfangen. Er begegnet Adolf Hitler, Josef Goebbels und Hermann Göring. Und er erklärt dort, der Stoddard, der Amerikaner, der Kampf auf Leben und Tod gegen den Underman ist für Stoddard, ist für ihn also Teil eines eugenischen Rassenprogramms von größter Tragweite. Es geht darum, to cleanse the race of its worst impurities, also die Reinigung der Rasse von den größten Verunreinigungen, von den größten Impurities, ja, Verunreinigung. Wie ist vor diesem Hintergrund der Antisemitismus dann erklärbar? Das ist ja auch eine weiße Premierrasse eigentlich. Also der Antisemitismus in den USA ist heute noch sehr weit verbreitet übrigens. Nein, gegen die slawischen Völker und so weiter. Ja, naja, das komme ich gleich dazu. Das ist die rassische Säuberung. Ja, das ist, ich will erstmal nur diese Verbindung nochmal darstellen. Also es gibt natürlich Henry Ford, der ja auch dieses Buch Der internationale Jude ist eine Zusammenstellung aus dem Dearborn Independent. Also er hat ja sehr früh als Auto Magnaten oder wie man sagen soll, als einer der größten Autoproduzenten, also mit der Gründung der Ford-Fabrik, also weltweiten Ruhm erreicht und auch in Deutschland ist ja eine Zweigniederlassung schon in den 30er Jahren entstanden. Und der Henry Ford war ein glühender Antisemit. Und also antijüdisch, ne? Antijüdisch, ja. Ja, doch, er war Antisemit. Er war Antisemit, also könnte man schon sagen, oder muss man sagen. Und er hat immer hat eine eigene Zeitschrift rausgegeben, hatte genügend Geld. Und auf jedem Auto, was ausgeliefert wurde, lag immer der Dearborn Independent hinten auf dem Hintersitz. Also mehrere Ausgaben, sodass man, die das Auto gekauft haben, immer in den Besitz auch dieser Zeitschriften kam. Und aus diesem Buch, was er da selbst auch verfasst hat, Der internationale Jude, das ist aus diesem Dearborn Independent erschienen. Und da gibt es eine interessante Aussage von Himmler, der sagt, das Buch, die Lektüre des Buches von Henry Ford, die hat uns die ganze Gefährlichkeit des Judens erkennen lassen. Er war für uns Nationalsozialisten die Offenbarung. Darauf folgte die Lektüre der Protokolle der Weisen von Zion. Diese beiden Bücher wiesen uns den Weg, den wir zu beschreiten hatten, um die gequälte Menschheit von dem größten Feinde aller Zeiten, dem internationalen Juden, zu befreien. Also das ist ein Zitat von Himmler. Und Henry Ford erhielt ja 1938 zu seinem 75. Geburtstag den von Hitler eigens geschaffenen Verdienstorden vom Deutschen Adler, der ausländischen Staatsbürgern verliehen wurde, die sich um das Deutsche Reich besonders verdient gemacht hatten. Ford revanchierte sich mit einer Spende von 35.000 Reichsmark zum Geburtstag des Führers am 20. April 1939. Also das sind alles so Dinge, die hier in dem Buch mit erwähnt werden und die heute weitgehend verschwiegen werden, unbekannt sind. Und ich habe mich später gefragt, also als Student der FU, ich habe Jura an der Freien Universität studiert, wir sind da treu und brav in den Henry-Ford-Bau marschiert. Ja? Und ist da niemand auf die Idee gekommen, diesen Bau endlich umzubenennen? Also das war, es ist erstaunlich, also wie die... die bundesdeutsche Geschichte also über solche Klippen also hinweggegangen ist, ohne dass, ohne dass, dass irgendwas zurückgeblieben ist und dass man also Henry Ford doch heute noch, ja, er war wohl vorübergehend Antisemit, später hat er das dann auch ein bisschen bereut, aber also diese Verbindung, also diese Ideen, also diese Ideenübertragung in das nationalsozialistische Deutschland, ja, das war interessant. Wobei der Domenico Lussordo keineswegs jemand ist, der jetzt sagt, also so wie die vielleicht manche, die jetzt aus diesem Verlag hier sagen, also das ist von uns, von den Amerikanern ist das eingegeben worden, wir sind verführt worden, wir sind auf den falschen Weg gebracht worden, also so geht da nicht vor, sondern ich habe hier noch eine Stelle, die ich auch zitieren will, die sehr wichtig ist, weil man dann erst versteht, dass er dialektisch denkt, dass er also keineswegs jemand ist, der jetzt, so wie er die Amerikaner nicht beschuldigt, also die Erfinder des Rassismus zu sein, sondern sagt, also es ist eine besondere Situation, dass die unterdrückte Rasse, also die kolonisierte Rasse im eigenen Territorium lebt, gegenüber den Europäern, die das Privileg haben, dass die unterdrückten Rassen, die sie ebenfalls ausbeuten und die sie unterdrücken und mit Militärgewalt fürchterliches anrichten, in Algerien, in Kenia, in Südafrika und so weiter, dass die eben das Privileg hatten, oder Namibia, Deutschland, also dass die weit weg waren und dass man das nicht so bemerkt hat. Ja? Und da sagt, die Amerikaner kann man nicht so einfach, man kann ihnen nicht also die Alleinschuld geben und man darf auch nicht das herauslösen aus dem ganzen westlichen liberalen Denken. Also er war kein Anti-Amerikaner, auf keinen Fall, also das kann man nicht sagen. Aber deswegen will ich hier noch was zitieren. Lussordo ist weit davon entfernt, den Einfluss, das habe ich da geschrieben, US-amerikanischer Rassisten auf die Entstehung des deutschen NS-Regimes zu überschätzen oder ihm gar die Alleinverantwortung für das Geschehen zu überantworten. Die Gedankenwelt der Nationalsozialisten schöpfte vielmehr aus unterschiedlichsten Quellen, aus völkischen, militaristischen, religiösen und gegen die Arbeiterbewegung gerichteten Bewegungen und Ideologien. Und natürlich blickte der Narzissmus nicht mit undifferenzierter Bewunderung auf die Nordamerikanische Republik. Das ist jetzt wieder Lussordo. Zum Beispiel können wir bei Hitler und Rosenberg hasserfüllte Äußerungen über die Rolle lesen, die die Juden dort zugeschrieben wurde, also in den USA. Außerdem ist die ideologische Beeinflussung, mit der wir uns hier beschäftigen, so Lussordo, keine Einbahnstraße. Stoddart, also der schon zitierte, der also dieses Buch über den Untermenschen geschrieben hat, über den Undermen, hat in Deutschland studiert. Deswegen auch wieder die Verbindung, die vorher schon da waren, wurde tief von Nietzsche beeinflusst und prägt den Begriff Undermen als Gegenstück zu dem von dem deutschen Philosophen, also von Nietzsche, gerühmten Übermenschen. Also da sind die Verbindungen, das geht also hin und her, ja, das ist ganz klar. Natürlich sind die USA mit ihrer rassischen Unterdrückung und mit dem Kampf gegen die Schwarzen dann später wieder das Vorbild für die Nazis, aber die Quellen kommen dann auch wieder aus einem spätromantischen Nietzsche-Denken und so weiter. Und er war ja einer der größten Nietzsche-Forscher auch, der Lussordo. Er hat ja das Buch geschrieben, Der aristokratische Rebell. Das ist ein Buch von 1200 Seiten und das wird insgesamt jetzt inzwischen, ich bin kein Nietzsche-Experte, muss ich sagen, ich habe das Buch auch nur teilweise gelesen oder die beiden Bände sind im Argumentverlag erschienen. Aber was ich weiß, ist, dass das ein Standardwerk inzwischen ist, der Nietzsche-Forschung, also was er da zustande gebracht hat. Und die Erdmutter Brielmeier, das nur als Ergänzung, weil das so interessant war, die hat da gesagt, also ich habe das übersetzt, ich habe 3 Jahre das übersetzt aus dem Italienischen ins Deutsche, also ich habe das studiert, ich kenne den Nietzsche perfekt. Und so hat sie gesagt. Und das alles in ihrem Haus da. Ja. Ja, das, also das Wechselspiel zwischen Deutschland und den USA. Aber was jetzt wichtig ist, und ich glaube, wurde schon gefragt, der Stoddart sagt dann, das ist auch ein Zitat von ihm aus dem Buch wahrscheinlich, diese Weltanschauung des Untermenschen nennt man heute Bolschewismus. Und das ist natürlich auch das verbindende Glied, die rassische Unterdrückung und Vernichtung teilweise, also der als Untermenschen betrachteten slawischen Völker, hat natürlich etwas zu tun mit dem antisemitischen, dass man die eben auch betrachtete als eingewanderte Völker, als eingewandertes Volk, so wie die Roma und Sinti, die aus Indien angeblich stammen oder auch wirklich stammen, und eben die, das Judentum, was eben aus dem Mittelmeerraum oder eben aus dem spanischen, von der Iberischen Halbinsel gekommen ist, dort als fremde Völker betrachtet. Und für die Nationalsozialisten war der Marxismus und damit der Kommunismus, und das ist ja bekannt und ist ja oft beschrieben worden, und das haben sie ja selbst gesagt, nichts anderes als eine Ausgeburt des Weltjudentums. Ja, man hat ja dann auch gesagt, ja, guckt euch doch die Rosa Luxemburg an. Jüdin, Kommunistin, Polen, also da kommt ja alles zusammen. Also das sozusagen per se, also, und viele andere. Und es hatte natürlich auch was damit zu tun, das ist dann wieder viel später zu behandeln, in dem Buch Stalin und über die russische Revolution bei Losordo, dass natürlich in der bolschewistischen Parteistruktur, in der Führerschaft der KPdSU später und dann eben bei den Bolschewiki sehr viele Juden waren. Und zwar, weil die eben die Chance sahen, also mit dem Bolschewismus, mit dieser aufgeklärten Ideologie, mit dieser weltumspannenden Ideologie, mit dem an den Menschenrechten orientierten, endlich zu gleichberechtigten Menschen auf dem Territorium der Sowjetunion zu werden und hineinströmten in diese Bewegung. Und die linke Bewegung, also insbesondere die kommunistische Bewegung, sehr viel von Juden dann auch geprägt wurde, weil sie einfach sich identifizierten. Also mit ihrer, die waren ja keine Zionisten, das gab es ja damals kaum, sondern sie wollten eben freie Menschen sein, und die Bolschewiki boten ihnen das Feld, also ungeachtet der Religion, die sie ja insgesamt verachteten und zerstörten, also freie Menschen zu sein, gleichberechtigte Menschen. Und das hat wiederum, haben die Nazis bemerkt oder auch die amerikanischen Rassisten, also aha, also die Juden sind jetzt also in führender Stellung bei den Bolschewisten, also gibt es da diese Verbindung, ja, das ist dann klar. In Mein Kampf hatte Hitler ja schon 1924 geschrieben, der Marxismus stellt sich als der in Reinkultur gebrachte Versuch der Juden dar, auf allen Gebieten des menschlichen Lebens die überragende Bedeutung der Persönlichkeit auszuschalten und durch die Zahl der Masse zu ersetzen. Und das habe ich ein paar Mal so einfach gelesen, und dann ist mir erst klar geworden, was der Hitler da gesagt hat in Mein Kampf, nämlich die überragende Bedeutung der Persönlichkeit. Das ist ein klassischer liberaler Begriff. Persönlichkeit, also die Masse. Also ein klassischer liberaler Begriff. Also er kämpft im alten Duktus der Feudalen und auch der späteren Liberalen gegen die Vermassung des Menschen. Das kommt ja dann später, also die Ikonografie, also des Liberalismus und der Kampf gegen die Gewerkschaften, also die gegen die Vermassung. Also der einzelne Mensch soll als Mensch, der einzeln und individuell Verträge schließen kann, als Persönlichkeit hervortreten. Das ist der klassische liberale Gedanke. Also die Freiheit des Menschen besteht darin, sich in allen möglichen Verbindungen mit Verträgen einzubringen. Und Hitler sagt, dass die Bedeutung der Persönlichkeit, also das fand ich doch interessant, weil man doch immer den Narzissmus so wahrgenommen hat und in der Schule gelernt hat, das sei die Vermassung gewesen, ja. Das sei ja sozusagen die Verallgemeinerung, die Masse, und wir heben uns hervor und so weiter. Ja, und der Führerkult. Ja, naja, der Führerkult und so weiter. Also das, was er ja auch in anderen Zusammenhängen gesagt hat, also die Bedeutung, also der Vorsehung, dass sie bestimmte Persönlichkeiten hervorspringt. Und er kritisiert eben den Bolschewismus, dass das also zu einer allgemeinen Theorie, also Mensch ist eigentlich gleich. Ja, und wie Brecht das sagte, also auch die in der Küche helfen oder die in der Küche aushelfen, die können auch den Staat führen. Das war sozusagen der Antipode. Das muss man erst mal begreifen. Ich habe das erst später begriffen, dass diese Persönlichkeit, also der Hitler hat das 1924 geschrieben. Mit diesem Aspekt hat sich Sebastian Hafner sehr auseinandergesetzt. Ah, ja. Gut. Ja, ich habe das auch zu Hause, aber da muss ich wieder mal lesen. Ein guter Hinweis. Und kommt dann auch zu dem Schluss, und es ist ja immer das bei Losordo das Wunderbare, dass er immer die Bälle gleichzeitig in der Hand hält und dann immer die Vergleiche bringt. Also er ist ja der Meister der Komparatistik, der Vergleiche. Ja, das hat ihm ja auch viel Ärger eingebracht, weil er sagte, naja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass er dann irgendwann sagt, naja, was haben die amerikanischen Unionsstaaten mit dem Süden gemacht? Das ist was die Sowjetunion dann auch mit den osteuropäischen Ländern gemacht hat und so weiter. Und hier kommt er dann auch zu einem interessanten Vergleich, dass er sagt, die deutsche Seele und auch die italienische und die japanische Seele war eben tief gekränkt, dass sie eben kein Weltreich errichten konnte, als andere das taten, also insbesondere die Engländer, aber auch die Franzosen später und die Belgier sogar, die konnten ein Riesenstück von Afrika erobern. Das hat die Nazis unheimlich gestört, also diese Belgier, die also keine Bedeutung haben, oder die Niederländer, die beherrschen also den gesamten indonesischen Raum, also niederländisch Ostindien und so weiter. Und sie kamen in eine Situation, als schon die Welt verteilt war. Und das hat dazu geführt, dass der Rassismus von ihnen sozusagen nochmal radikalisiert wurde. Also sowohl von den Japanern als auch von den Italienern dann im Angriff auf Äthiopien, als auch natürlich von den Deutschen. Also der deutsche Rassismus, also der Osteuropa zu dem deutschen Indien erklärt, das hat er ja oft gesagt, also das deutsche Indien ist Osteuropa, er hat auch einmal gesagt, also das würde jetzt natürlich gut in den Raum passen, er hat einmal gesagt, auch unser Indien ist die Ukraine. Ja. Also da gibt es auch Kontinuitäten. Und dass ihnen in einer Situation unmöglich gemacht wurde, sozusagen den Kampf, den imperialistischen Kampf, den Lenin ja beschrieben hat im Ersten Weltkrieg zwischen den imperialistischen Staaten um die Weltaufteilung, zentraler Gedanke bei Lenin, Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus, dass die Deutschen das nicht in den Griff bekamen und dann erst mit einer unglaublichen Brutalität in die Welt traten, als eine andere Macht ihnen entgegentrat, nämlich der Bolschewismus und die Idee der Befreiung der Völker der Dritten Welt. Und die war ja schon im Raum, also das war ja schon, Lenin hatte ja schon in der ersten Erklärung des Rats der Volksdeputierten, also im ersten Erlass, also die Völker zum Aufstand aufgefordert gegen den Kolonialismus. Und das verband also den Kampf gegen die Schwarzen, gegen die Gelben, gegen die Völker der Dritten Welt, weil mit dem Kampf gegen den Untermenschen in Osteuropa, gegen den Bolschewismus, weil die Bolschewisten stellten sich da als Führer der Dritten Welt. Das war also die Aggression, die sich in diese Richtung entwickelte. Das ist das Interessante und auch, das hat auch eine gewisse Parallelität im Kampf der Japaner gegen die Sowjetunion. Ja. Gegen China. Gegen China und erst gegen die Sowjetunion. Sie haben ja doch, am Amur haben sie dann auch die ersten Schlachten verloren. Also sie wussten ganz genau, dass China also nicht erobert werden kann, wenn man die Sowjetunion nicht ausschaltet als Kraft, die letztendlich auch eben die Kuomintang, Bayer ging ja gar nicht um die Kommunisten, aber Chiang Kai-shek, also unterstützt. Also die kam einfach als Kolonisator zu spät. Und da war schon der Bolschewismus auf der Weltbühne, der eben die Völker der Dritten Welt zum Aufstand aufforderte. Übrigens auch Stalin. Stalin hat immer gesagt, also nicht China, über China hatten sie gar nicht so geredet, aber Indien wird der Aufstand sein. Indien wird sich befreien und so weiter. Ja, und Lussole sagt hier nochmal zurückblickend, korrekter wäre es unserer Meinung nach von den internationalen Ursprüngen und Entwicklungen jener gegen die Demokratie und die Gleichheit gerichteten Bewegung zu sprechen, die dann ihren vollkommensten und unmenschlichsten Ausdruck im Narzissmus findet. Und er hat dann auch ein sehr schönes Wort, Hitler als letzter Konquistator. Also als letzter, sozusagen das letzte Aufgebot, also der Eroberer und letzter Konquistator, also der sozusagen ins Absurde geht, indem er versucht, also in Europa das Indien zu errichten, indem er also die zu Untermenschen erklärt, zu minderwertigen Menschen und den Griff nach Osten öffnet. Hitler sagte dann auch, nach dem Scheitern der Politik Wilhelms II., die darauf abzielte, ein überseeisches Kolonialreich zu errichten, das im Gefolge der Seeblockade, die England gleich nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhängt hatte, sofort isoliert worden war, strebte Hitler die Errichtung eines kontinentalen Kolonialreichs in Osteuropa an. Das ist jetzt Lussole, das ist jetzt wieder, geht ein bisschen durcheinander. Der Krieg gegen die Eingeborenen Osteuropas wird mit dem Krieg gegen die Indianer, gegen die Rothäute Nordamerikas verglichen. Im Innern, wie im anderen Fall, wird die stärkere Rasse siegen. Und Hitler sagte dann jetzt wieder, Hitler tatsächlich, damit ziehen wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor 6 Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund um Boden reden können, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Das Riesenreich im Osten ist reif für den Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft in Russland wird auch das Ende Russlands als Staat sein. Wir sind vom Schicksal ausersehen, Zeugen einer Katastrophe zu werden, die die gewaltigste Bestätigung für die Richtigkeit der völkischen Rassentheorie sein wird. Ja. Und das ist auch interessant, also diese Verbindung zwischen dem Kolonialismus und dem Nationalsozialismus. Als die Tschechoslowakei im März 1939 endgültig aufgeteilt wurde, nachdem ja schon 1938 ihnen das Sudetenland genommen wurde, da erklärte er Böhmen und Mähren zu Protektoraten des Dritten Reiches. Und das war ein klassischer Begriff des Kolonialismus, also Protektorat. Also man muss sich schützen, also man protect. Und Heydrich wurde ja zum Protektor ernannt. Also das heißt, also die Sprache auch der Kolonialbewegung oder beziehungsweise der Kolonialvölker, also Englands und Frankreichs und Belgiens und so weiter, wurde direkt von den Deutschen auf Osteuropa übertragen. Ja. Und auch Sabine hat mir das auch noch in der Pause gesagt, also die Slowakei wurde Vasallenstaat, also mit eingeschränkter Souveränität, auch Kroatien und so weiter. Also das waren dann so, wie Indien, wie Ägypten behandelt wurde, zwischen, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeteilt wurden zwischen Frankreich und England, also als Vasallenstaat, eine gewisse Unabhängigkeit, aber trotzdem außenpolitisch und militärpolitisch beschränkt. Also das waren alles die Übertragungen, und wo man ganz klar sieht, also ohne den Kolonialismus ist dieser Nationalsozialismus überhaupt nicht zu denken. Und das hat eben hier Lussaud in seinem kleinen Buch herausgearbeitet. Ja. Ja, und er sagt dann, das hatte ich ja schon erwähnt, ich will es hier nochmal zitieren, weil es so wichtig ist, die besondere Barbarei des Dritten Reiches liegt in seinem Versuch, die kolonialistische und rassistische Tradition gerade in dem Augenblick zu übernehmen und zu radikalisieren und sogar für Osteuropa geltend zu machen, indem diese Tradition von der gigantischen Emanzipationsbewegung im Kielwasser der Oktoberrevolution in eine schwere Krise gestürzt wird. Womöglich ist also diese Brutalität und Rücksichtslosigkeit gegenüber den Juden, gegenüber den Roma und Sinti und vor allen Dingen gegen auch den russischen Völkern und auch den Polen vor allen Dingen, nur zu verstehen, dass es ein letztes Aufbäumen also der Radikalisierung war, weil dieses ganze Prinzip schon also totgeweiht war, endgültig durch den Bolschewismus, der ja dieses in die ganze Welt gepflanzt hatte. Also die Völker der Dritten Welt müssen sich erheben und sie sollten nicht mehr in der Barbarei der Abhängigkeit existieren. Ja, er sagt dann auch noch, das führt zu einem Programm der De-Emanzipation und zu ungeheuren Gräueltaten und Barbareien, aber der sind wir ja, die haben wir selbst in der Geschichte oder Geschichtsstunden erlebt. Übrigens bezieht er das nicht nur auf Deutschland, sondern weil er ja Italiener war, hat er viel auch über die Italiener in Abessinien, also in Äthiopien, geschrieben. Und die haben auch gewütet, was ja nicht so bekannt ist, also weil die Italiener also so ein bisschen zurückhaltender waren, was die Judenverfolgung anging und so. Und auch nicht solche Gräueltaten in Dalmatien begangen haben. Aber mit Giftgas haben die eben Hunderttausende von Menschen auch ermordet, hingerichtet, und also der kolonialistische Gedanke wurde mit einer Brutalität in Abessinien wieder eingepflanzt oder versucht einzupflanzen, also von einer unglaublichen Brutalität. Auch in Libyen. Auch in Libyen, sagt er, ja, das wusste ich nicht. Und das gilt auch für die Japaner, also es wird ja auch immer, also der japanisch-chinesische Krieg, der Eroberungskrieg Chinas und mit den furchtbaren Gräueltaten, also in Nanking und so weiter, wird ja hier auch gar nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Was hat jetzt die Collard, oder Collard, wie heißt die da, die Außenbeauftragte von Collard? Die hat doch gesagt, also China und Russland sind dürfen nicht genannt werden als die Völker, die den Narzissmus oder den bekämpft haben, weil also, China auch, ja, also da kann man nur staunen. Und was auch wieder interessant ist, also man trifft, also ich kann nur sagen, es ist ja alles ganz schön und gut, also die Artikel hier zu lesen, die ich da auch ins Netz gestellt habe, aber man muss ihn auch selbst lesen, weil man immer wieder auf Gedanken trifft, wo man sagt, also das habe ich so noch nicht gesehen und Querverbindungen und Vergleiche, die einem die Augen öffnen oder auch Zitate. Also er ist ja ein Meister der Zitate, er hat ja, ich weiß nicht, wie viele große Geister also studiert und zitiert. Und da kommt er auf dem US-amerikanischen Wissenschaftler Ashley Montague, der ist also bekannt geworden, ist eigentlich ein Brite gewesen, ist dann in den USA gegangen, hat dort auch, war Professor, war Historiker, war auch gleichzeitig Soziologe. Ich habe da mal bei Wikipedia geguckt, ist auch eine interessante Seite darüber. Und der hat 1942, also auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, gesagt, als US-Amerikaner, der also britische Wurzeln hat. Und das ist wirklich interessant. Er hat, also ich zitiere das hier mal, das Ungeheuer, das ich offen auf die Welt stürzen konnte, der Narzissmus, ist zu einem großen Teil unser Geschöpf. Und ob wir nun bereit sind oder nicht, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, wir alle sind individuell und kollektiv verantwortlich für die grauenhafte Form, die es angenommen hat. Also das war, der Montagu hat über Rassismus gearbeitet und hat das verstanden. Ja. Er hat also verstanden, dass hier also etwas radikalisiert wurde, ins unermesslich Böse getrieben wurde, was aber auch, kann man sagen, auch Wurzeln woanders hat und Inspiration woanders hergenommen hat, nämlich aus dem Rassismus der USA. Also solche Stimmen hat es gegeben, das war mir völlig unbekannt, also, und Lusodo hat aber, kennt die alle, oder kannte die alle und hat das also ins Bewusstsein zurückgerufen. Deswegen sind die Bücher so wichtig, weil man nicht jetzt, geht nicht alleine um seine Gedanken, sondern es geht darum, was er gefunden hat. Ne? Man sagt ja, er hat nicht erfunden, sondern hat gefunden. Das ist eigentlich das richtige Wort für die literarische Arbeit. Und noch etwas anderes, was er auch gefunden hat, war, was Sabine auch sicherlich sehr gut bekannt ist, Franz Fanon, hat er auch zitiert. Und da hatte gesagt, als Franz Fanon seinerzeit auf die Verbrechen, auf die Deportation, Massaker, Zwangsarbeit und Versklavung aufmerksam gemacht hatte, die der Kolonialismus jahrhundertelang begangen hatte, fügte er hinzu, also Franz Fanon, der Narzissmus hat ganz Europa in eine wirkliche Kolonie verwandelt. Und damit würde ich es erstmal beenden. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem Herrenvolk Demokratie. Also das. Thank you.